Dışarı. Name ist Afji. Ich bin die Diensthabende auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bitteschön. Nehmen Sie bitte Platz. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen stellen für Ihre Person. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Peter Stern. Peter? Stern. Mond und Stern. Stern. Stern, okay. Herr Stern, wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am 7.7.1977. Okay, und wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,85 groß und wiege 78 Kilogramm. Okay, Herr Stern, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Folgendes, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gefahren und das war, heute hat es ja auch geregnet und beim Regen bin ich mit dem Fahrrad um die Kurve gefahren und bin ausgerutscht und auf die rechte Seite gefallen. Und seitdem tut mir meine Schulterregion weh. Ich kann meinen Arm nicht richtig bewegen. Ich habe Schmerzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, beim Fahrradfahren sind Sie hingefallen und auf der rechten Seite Auf die rechte Seite hingefallen. hingefallen. Wo sind die Schmerzen am stärksten? Ja, ich würde sagen, oben an meiner Schultergelenksregion. Rechte Seite. Rechte Seite. Schultergelenk. Schultergelenksbereich. Also Ja. kann ich nicht genau sagen, es tut mir da überall weh. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, irgendwie strahlen die, würde ich sagen, entweder in meiner Halswirbelsäule aus oder in meinem Schultergelenkbereich irgendwo dort. Das ist so ein Schmerz, kann ich nicht beschreiben. Tut stark weh. Wenn ich nichts mache, geht's, aber wenn ich meinen Arm hochheben möchte, tut es weh. Geht nicht. Beim Hochheben. Ja, beim Hochheben. Kann ich nicht, weil es stark wehtut. Haben Sie Be ja, Sie haben Bewegungseinschränkung. Genau, an meiner rechten oberen Extremität, also meinen rechten Arm, des rechten Arms. Haben Sie beim Ereignis, beim Unfall, Helm getragen? Ja, hatte ich Gott sei Dank getragen, ja. Okay. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein, ich kann mich an alles genau erinnern. Vor dem Unfall war es Ihnen schwindelig? Nee, war es nicht. Ich hatte nur die Kontrolle verloren, das ist ausgerutscht und bin hingestürzt. Ich wollte nach rechts, wie war das nochmal? Ich wollte nach rechts abbiegen und bin auf die rechte Seite gefallen. Okay, Herr Stern, wie stark sind die Schmerzen, sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn 1 sehr leicht Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz ist? Ich würde sagen, sieben, sechs Sieben. oder sieben, zwischen sechs, sieben. Könnten Sie Ihre Schmerzen bis Ende des Gesprächs aushalten oder soll ich Ihnen Ja, wenn die ich nicht Schmerztabletten? bewege, dann geht's. Aber wenn ich bewege, ist schlimm. Okay, ich verstehe. Haben Sie auch Luftnot? Atemprobleme, Luftnot habe ich nicht, nein. Atem. Haben Sie bemerkt, dass Schürfwunde, Abschürfungen oder Ja, ich habe Blut? Schürfwunde einmal in meinem rechten Hohlhand, Handinnenfläche sozusagen, am rechten und an meinem rechten Knie. Jetzt habe ich auch eine Schürfwunde. Ist ihr arm und oder Bein geschwollen? Mein Bein ist nicht geschwollen, nein, ich kann gut laufen. Das ist nur eine Schürfwunde. Ich habe da keine Schmerzen. Nur die Wunde brennt ein bisschen, wenn ich mein Knie bewege. Ich kann laufen, auch meine Hand kann ich gut bewegen. Haben Sie auch Ihr Kopf verletzt? Nein. Mein Helm hat auch nichts bekommen. Ich habe keine. Mein Helm ist auch in Ordnung sozusagen. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meinem Kopf irgendwo drauf gekommen bin. Aber ich habe den Okay, Gott sei Gott Dank dran sei gehabt. Dank. Ja, Gott Ja. sei Dank. Wie haben Sie, wie sind Sie hier hergekommen? Wie bin ich dann hergekommen? Mit Ja. Krankenwagen, Ja, oder? genau. Da hat jemand einen Krankenwagen Bescheid gesagt und dieses RTW hat mich hierher gebracht. Rettungswagen. Okay, Herr Stern, haben Sie auch Taubheitsgefühl bemerkt in Ihre Hände oder Arm? Nein, ich habe in den rechten Arm kein Taubheitsgefühl. Und auch mein Knie verletzt hatte ich ja auch. Und auch in den Beinen habe ich auch kein Taubheitsgefühl. Und haben Sie Fieber? Fieber? Nein. Wie ist Ihnen übel? Wie ist Ihr Appetit? Übelkeit habe ich auch nicht, nein. Appetit ist normal. Normal, okay. Haben Sie in der letzten Zeit stark ab oder zu genommen, ungewollt? Ungewöhnlich, nein. Ist immer stabil, mein Gewicht. Okay. Herr Stern, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ja, ich nehme seit 2 Jahren Medikamente ein wegen Herzrhythmusstörung. Seit 2 Jahren. Ein Medikament nehme ich ein, Entschuldigung, nicht Welche Medikamente. Medikamente nehmen Sie dagegen ein? Bisoprolol nehme ich ein. In welcher Dosierung? Das ist 5 Milligramm. 5 Milligramm. Einmal am Tag, morgens. Haben Sie, leiden Sie an noch an andere Erkrankungen? Erkrankung? Nee. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, an Blinddarm wurde ich operiert. Da war ich 10 Jahre alt. Okay. Reagieren Sie auf irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Ja, haben Sie Allergie. irgendwelche Allergie? Ja. Oh, ist noch jemand im Raum, Frau Doktor? Ich habe gedacht, wir sind alleine. Allergie, ja, damals, wo ich operiert wurde, hat man mir Penicillin, wo ich Blinddarmoperation hatte, hatte man mir Penicillin gegeben und seitdem darf ich das nicht mehr nehmen. Ich habe eine Allergie gegenüber Penicillin. Okay. Wie äußert sich das? Ja, meine Mutter sagte mir, dass wenn ich, wo ich das damals bekommen hatte, hätte ich Atemnot gehabt. Und seit mehr weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Und ich darf dann kein Penicillin bekommen. Sind Sie geimpft? Gegen Impfung? Coronavirus und Tetanus haben Sie gesagt, ja. Kann ich Tetanus sagen? Ja. Heißt auch so. Ja, Wundstarkrampf. Gegen Wundstarkrampf. Es ist üblich, dass man auch Tetanus. Habe ich eine Impfung gegen Wundstarkrampf? Ja, habe ich. Werde regelmäßig geimpft. Die nächste Impfung ist in 3 Jahren. Und Corona-Impfung bin ich geimpft. Aber trotz der Impfung, wissen Sie, habe ich die Erkrankung trotzdem durchgemacht. Aber das war nicht schlimm. Das war wie eine Erkältung. Vor 2 Monaten. Rauchen Sie, Herr Stern? Rauchen? Nee, ich rauche nicht. Ich rauche nicht. Ja, sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Alkohol? Nee. Ja, bei Gelegenheit, bei Anlässen trinke ich schon mal einen Alkohol, aber nicht regelmäßig. Bei Gesellschaft zum Beispiel, ja, wenn man in einer Party ist oder bei Feier, Geburtstagen, aber ansonsten was trinken nicht. Sie? Ja, so Bier. In der Regel trinke ich immer Bier. Das ist eine Routinefrage, Herr Stern. Nehmen Sie bitte nicht persönlich. Nehmen Sie Drogen? Drogen. Nein, ich weiß noch nicht mal, wie das geschrieben wird. Okay. Herr Stern, ich möchte jetzt über Ihre Familie etwas fragen. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Und haben Sie irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Mein Vater, der nimmt auch Medikamente, ich weiß nicht, wie die heißen. Wegen Bluthochdruck nimmt er Medikament. Und dann hat er mal eine Herzuntersuchung gehabt. Da haben die einen Stent gelegt. Herzkatheter. Untersuchung, genau. Eine Herzkatheteruntersuchung wurde gemacht und da haben die so einen Schlauchstent, heißt es, glaube ich, hat man gelegt. Und wann wurde diese Untersuchung durchgeführt? Ja, mein Vater, der ist 78 Jahre alt und das war vor 2 Jahren. Okay. Und Ihre Mutter? Meine Mutter, ja, die hat ein Problem, dass sie übergewichtig ist und die hat eine Schilddrüsenunterfunktion, nimmt auch Medikament, weiß nicht, wie das heißt. Und sie hat auch eine Zuckererkrankung, aber nimmt keine Medikamente ein, aber das wäre so grenzwertig. Versucht mit dem Essen. Herr Stern, Ihre Mutter leidet an altersbedingte Zuckerkrankheit oder Typ 1? Weiß ich nicht, ob Typ 1 oder altersbedingt. Ich weiß, dass sie Medikament nicht nimmt. Und dass sie durch das Essen das kontrolliert, also sie versucht kontrolliert zu essen. Okay. hat so eine bestimmte Diät oder so. Und dadurch, sie ist in der Kontrolle und es ist immer grenzwertig. Bisschen Und erhöht. haben Sie Geschwister? Aber das ist erst seit 10 Jahren so. Ja. Also nicht. Okay. Und haben Sie Geschwister? Geschwister, ich habe einen Bruder. Ist er gesund? Ja, der ist gesund. Der ist jünger als ich, sportlich und gesund. Und herrschten, sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie Kinder? Ja. Ich lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen. Wir sind nicht verheiratet. Und wir haben ein gemeinsames Kind, der ist 5 Jahre alt. Fünf Jahre alt. Ja. Ist sie gesund? Ja, also er ist ein Sohn, der ist 5 Jahre alt und der ist Ja. gesund. Okay, Sie wohnen mit Ihrer Partnerin Partnerin, genau. Lebensgefährtin. Aber wir sind nicht verheiratet. und was sind Sie vom Beruf? Ah, Beruf. Ich bin Elektriker. Okay, Herr Schitter, ich hab manche Fragen vergessen, wichtige Fragen. Haben Sie auch bemerkt, dass die Farbe der Haut geändert ist? Wie meinen Sie das? Die Hautfarbe? Die Mein Farbe Kopf wird jetzt rot oder wie? Oder was meinen Sie? in Ihrem Schulter. Ja, Schulterbereich meinen Sie? Ja, da habe ich eine Schwellung bemerkt. Das ist zu dick in meinem Schlüsselbeinbereich. ja, haben Sie blaue Flecken bemerkt? Nee, zurzeit sehe ich das nicht, aber das ist geschwollen. So Geschwollen. oben, wo mein Schlüsselbein ist, da ist es ein bisschen dick. Okay. In Richtung Schulter, aber das ist so mehr Schlüsselbein als Schulter. Da ist es geschwollen, aber ich sehe keinen blauen Fleck. Vielleicht Okay, ein Tick. Herr Sten, ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Okay. Haben Sie Fragen und möchten Sie noch etwas hinzufügen? Hinzufügen, ich weiß nicht, was ich hinzufügen sollte. Ich habe Schmerzen, ich will wissen, was es ist. Wie geht es jetzt weiter mit mir, Frau Doktor? Herr Sten, als Erste haben wir immer drei Schritte, um eine richtige Diagnose zu stellen. Ja. Ja, bisher haben wir nur das Anamnesegespräch geführt. Zweite Schritte ist körperliche Untersuchung und danach operative Diagnostik. Operativ, was ist das? Ja, bei Ihnen ist eine Röntgenaufnahme notwendig. Ja, Ah, okay. ich habe einen Verdacht auf eine Schlüsselbeingruppe Okay. und Schultergelenk bracht. Ja. Ja, und wir zur Bestätigung müssen wir Röntgenaufnahme anmelden. Ja, das ist jetzt nur ein Verdacht. Es muss bestätigt werden. Ja, Ist es schlimm, Frau Doktor? Muss man operiert werden, wenn da ein Bruch ist, wenn Sie an einen Bruch denken? es muss operiert Operi verdim. Ya ama Okay. das kommt darauf an, ja, welche Beruf ja und ist ja Sie wollen, zum Sie Beispiel wollen mein erstmal, Titel beim Beruf wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie erstmal körperlich untersuchen, eine Röntgenuntersuchung machen und dann ja. wollen Sie gucken, was man überhaupt hat und dann kann man, falls ich vielleicht kein Durchbruch habe, Ja. wird vielleicht was anderes gemacht. Okay, Ich habe ich werde mit verstanden. mein, ich werde mit meinem Oberarzt sprechen. Ja. Danach ich werde Sie untersuchen, körperlich untersuchen. Ja, und ich werde Ihnen erzählen, wie wir weiter vorgehen. Okay. Also zuerst wollen Sie mit dem Oberarzt sprechen und dann untersuchen, oder wie? Habe ich jetzt die Reihenfolge habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ich werde jetzt Sie körperlich untersuchen, danach bei Ihnen Blut abnehmen und danach werde ich mit meinem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. Und nach dem Oberarztbesprechung wollen Sie dann röntgen. Ja. Ja, ich arbeite noch nicht, ja, und diese Schritte, ich bin ein bisschen durcheinander. Kein Problem, deswegen bin ich da. Ja. Das ist ein Test sozusagen, kein Problem, alles gut. Ja, vielen Dank. Lieber hier dich richtig können als in der Realität in der Prüfung. Okay. Alles gut. Ich habe keine weiteren Fragen. Dankeschön. Erstmal. Gibt es in der Ja, Gruppe, gibt's in auch die Kollegen haben viele Ah, Sie haben um sich schon haben viele Kollegen Kollegen dabei. Fragen. Beitragen wurde geschrieben. Ja, Nur ich muss auch. 22 Minuten gedauert hat diese Hat es gedauert? ja, hat es gedauert, 22 Minuten. Okay. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Kollegen fragen, können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, drückend, pulsierend Ja. und so Also weiter? ich kann es nicht beschreiben. Das ist einfach ein Schmerz, wenn ich meinen Arm bewege, tut es halt weh. Ich kann nicht sagen, das ist pochend oder ziehend oder das, wenn ich nicht viel mache, tut es nicht viel weh. Nur wenn ich mich bewegen will. Okay, Sie sich Sonst vielleicht habe ich vielleicht ein Druckgefühl, würde ich vielleicht sagen, wenn ich nichts mache. okay, danke schön. Sie sich vielleicht erinnern, gab es Operationen, Komplikationen auftreten? Wie nochmal? Nochmal? Fragen Sie nochmal Gab neu. es Operationen, ihre Es wurde, Operationen, früher Blinddarm? meinen Sie, Ja, in meinem, früher. ja, es gab ja eine Operation Und und es, einmal Komplikationen auftreten. ja, genau, damals war die Komplikation gewesen mit dem Penicillin. Da habe ich Und allergisch reagiert. okay, sind Aber ansonsten alles war normal. Und sonst war alles normal gewesen. Sind Sie Blut Transfusion erhalten? Ein was? Bluttransfusion erhalten. Ob ich haben Sie Bluttransfusion erhalten? Nein, habe ich nicht erhalten bis jetzt. Nie. Nicht, dass ich wüsste. Irgendwelche Schmerzen, jetzt momentan aktuell Bauchschmerzen, Kopfschmerzen haben In Sie? anderen Körperregionen? Nein, Ja. hab keine Schmerzen. So ein leichtes brennendes Gefühl an meiner Schürfwunde an der rechten Hand und einem rechten Kniegelenk habe ich auch eine kleine Wunde. die brennt ein bisschen, aber ich habe keine Schmerzen. Nach der Anfall haben Sie Anfall, bei was lassen gehen? Nochmal, nach dem Unfall? Nach Sie dem Unfall. Ja. Nach dem Anfall oder Unfall? Nach dem Anfall. Unfall, nee. Unfall. Unfall. Anfall ist, wenn ich Krampfanfall bekomme oder so, oder Lachanfall. Unfall, Unfall. Haben Sie einmal Stuhlgang oder Wasser lassen? Nee, ich musste jetzt nicht bis jetzt Stuhlgang machen. Also ich habe keine Probleme damit, aber ich habe auch kein Bedürfnis dafür. Okay. Nicht, dass ich wüsste, dass ich da Probleme habe. Weitere Fragen noch vielleicht? Weitere Fragen? Haben Kollegen? Haben Sie Verstellung an Ihrem Schulter oder Schlüsselbein bemerkt? Oder bei der Unfall einen knarschende Geräusch gehört? Knarschen, nein, das war alles so schnell. Ich war zack, zack auf dem Boden. Da habe ich nicht gehört. Okay. Ich meinte eigentlich Fehlstellung, haben Sie bemerkt? Fehlstellung, weiß ich nicht, ob das fehlt. Ich weiß nur, dass es dort geschwollen ist. Okay, danke. Weiß ich nicht. Weitere Fragen? Haben Sie Ihren Kopf gestoßen? Kopf gestoßen, nein. Ich hatte auch einen Helm gehabt, aber der hat auch keine Kratzer oder so. Mein Helm ist auch in Ordnung. Also ich habe mein Kopf wurde nicht gestoßen auf den Boden. Aber dafür meine Hand, rechte Hand und mein rechtes Knie. Das hat auf dem Boden gestoßen. Also ich bin hingefallen auf meine rechte Hand und das rechte Kniegelenk. Waren Sie zur Arbeit unterwegs? Ja, Gott sei Dank habe ich noch jetzt gerade noch 2 Wochen Urlaub. Das war kein Wegeunfall sozusagen. Mein Urlaub ist jetzt hin. Haben Sie Übelkeit oder schwindelig? Schwindeligkeit und Unfall habe ich nicht, nein. Schon haben. Vielleicht können wir das auch fragen, ja. Haben Sie Durstig oder fühlen Sie sich durstig? Wie, nochmal? Durstig, ja. Haben Sie Durstig? Durstig? Weiß ich nicht, wie. Sind Sie durstig, ja. Sind Sie durstig, wollten Sie fragen wahrscheinlich. Ob ich Wasser trinken möchte? Nein. Ja, genau. Nicht durstig. Sind Sie nicht haben? Aufgrund der Blutung können sowas Sie passieren. Ja? Also, wie bitte? Also eine starke Blutung können etwas durstig sein. Ja? Deswegen ach, habe ich. Ach so, okay. Nee, haben Sie Probleme beim durstig. Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ich habe vergessen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Hose ungewollt Wasser gelassen hatte oder dass es nass wurde und kontrolliert meine Hose nass wurde? Nein. Nein. Man kann auch sagen, haben Sie einen unkontrollierten Wasserlassen gehabt? Unkontrollierten Wasserlassen. Haben Sie das bemerkt? Nein. Okay, falls keine weiteren Fragen sind, vielleicht eine Ergänzung für Sie, Kollegin. Ich habe das Gefühl, also in der Unfallchirurgie sind die nebensächlichen Fragen, wie zum Beispiel die allgemeine Anamnese und Vorerkrankungen, Medikamente, zwar wichtig, aber nicht primär in der Unfallchirurgie, wichtig, aber nicht primär. Mehr ist die spezielle Anamnese. Und in der speziellen Anamnese ist einmal der Unfallhergang ist wichtig, das haben Sie ja gefragt. Und aber zum Beispiel, was gefehlt hat, ob ich eine Lähmungserscheinung habe, Kraftverlust habe, sozusagen. Also vielleicht durch Blutungsstörung. Sie haben das mit Farbe vielleicht sagen wollen, aber da habe ich nicht verstanden, ob die Farbe meiner Hand oder im Verletzungsbereich. Im Verletzungsbereich. Ich wollte die Rötung fragen. Fragen, ja. Ja. Also ich versuche mal das nochmal aufzubauen, dass man ein System hat, dass man immer ein guter Orthopäde macht immer dasselbe. Deswegen macht er weniger Fehler, wenn man immer dasselbe macht. So wie sie begonnen haben, was weiß ich, Name, Vorname, Geburtsdatum, Kilo, Gewicht, bla bla, dann weswegen sind sie hergekommen oder was ist passiert? Genauso würde ich auch ähnlich oder genauso fragen. So. Und bei der speziellen Anamnese würde ich dann halt gucken, die alle Fragen, die mit, ob sie Medikamente einnehmen oder und so weiter, würde ich weglassen. Nummer eins, vom Fahrradsturz, also wenn ein Trauma ist, das ist richtig, haben sie einen Helm angehabt, das ist wichtig. Man kann fragen, wie auch in der Runde gesagt, also ich sage jetzt nicht etwas, was nicht gesagt wurde, ich wiederhole nur, ich will ein System haben. Es ist wichtig, ob ich eine, wie, was Sie gefragt haben, eine Retrograde oder Antrograde, überhaupt eine Amnesie da war, ob ich eine, auf meinen Kopf, haben Sie Ihren Kopf gestoßen, ist der Helm ganz, man kann, vielleicht erinnert er sich nicht, aber der Helm ist kaputt vielleicht, dann hat er vielleicht doch eine Trauma gehabt, wir wissen das ja nicht, aber wenn der Helm in Ordnung ist und keine Kratzer hat und er sagt, ich kann mich an alles erinnern, vorher und nachher, dann ist es Punkt. Dann haben Sie die Amnesie vorbei. Dann, wo tut es genau am meisten weh? Ja, Schulterbereich, Region, das kann ja alles Mögliche sein. Und da würde ich, ab dann würde ich dann ein System fragen, wie in der Regel im Körper, es sei denn, es ist ein stumpfer Bauchtrauma oder ein Thoraxtrauma, da kann man jetzt nicht direkt, kann man auch sagen, aber da sind die Extremitäten nebensächlich. Da gibt es um andere Sachen. Aber wenn es um Extremitätenverletzungen geht, wie jetzt, da ist es, würde ich immer dieses System machen, so mache ich das bei mir, nach dem periphere Durchblutung motorische Sensibilität, PDMS. Das ist für mich ein Anhaltspunkt. Und daher würde ich dann sagen, P heißt periphere, ist egal, dann D, Durchblutung, anamnestisch, Durchblutung untersuchungstechnisch kann ich einen Puls tasten, aber das ist ja eine Anamnese. An der Anamnese kann man höchstens, denke ich, fragen, haben Sie zwischen den oberen Extremitäten, rechter Arm und linker Arm, Temperaturunterschied bemerkt? Kann ein Hinweis sein, dass da eine Thrombose ist oder arterieller Verschluss ist oder irgendwas? Ist der ganze Arm dick geschwollen, blau sozusagen, also zyanotisch oder so? Sowas kann man fragen vielleicht. Durchblutung, Motorik. Er hat ja gesagt, er kann den Arm bewegen. Man kann ja ein bisschen genauer fragen. Wie weit können Sie den Oberarm oder den Unterarm oder Ihre Hand oder Ihre Finger bewegen? Sind die alle, das sind ja alles Gelenke. Der würde sagen, ja, ich kann alles bewegen. Dann kann man auch fragen, haben Sie Kraftverlust? Zum Beispiel, das ist die Parese, ob jemand eine Parese hat. Kraftverlust. Dann würde er vielleicht sagen, ja. Dann kann man noch spezieller fragen, ist dieser Kraftverlust schmerzbedingt oder nicht? Weil wenn ich Schmerzen habe, habe ich sowieso keine Kraft. Dann ist es keine Parese, dann ist Kraftverlust durch Schmerzen. Aber wenn Kraftverlust da ist und der sagt, nee, ich habe aber auch keinen Schmerz, aber trotzdem kann ich Ihre Hand nicht festhalten, könnte Ihre Hand nicht festhalten, und dann denkt man vielleicht an eine Parese, vielleicht irgendeine Nervenverletzung oder ein Peripher oder irgendwo zentral, peripher, irgendwas. Also Motorik und Sensibilität, das haben Sie gefragt, Taubheitsgefühl, Schmerzen, wo ziehen die hin, können Sie fragen. Manche können es nicht beschreiben, wie der Schmerz ist oder ziehend oder das tut halt weh, sagen einige. Oder der andere beschreibt, das zieht in den Arm rein oder ist unterschiedlich. Sensibilität, also was ist da noch? Und dann, wenn das vorbei ist, würde ich dann, haben Sie weitere Verletzungen im Körper fragen? Ja, ich habe eine oder Wunden im, am, am Körper, im Sturz kann man sich ja irgendwie verletzen mit der Haut. Ja, ich habe eine Schürfwunde in der rechten Hand. Kann man vielleicht fragen, sieht, die, sieht Ihre Wunde sauber aus? Sind da Steinchen drin oder nicht, zum Beispiel? Ja, nee, das ist sauber, ist eine kleine Wunde, sieht okay aus. Er hat eine Schürfwunde im Knie. Er, kann, er hat gesagt, dass er laufen kann, aufstehen kann und so weiter. Schmerz hat er nicht. Dann kann man auch dort sagen, blutet es auf der Wunde oder ist es eine tiefe Wunde? Schürfwunden können tief sein, nicht tief sein, oberflächlich sein. Oder sind da Fremdkörper wie Steinchen? Kann man auch im Kniegelenk fragen. Nein, ist nicht. Das ist nur eine leichte Schürfwunde. Es brennt nur ein bisschen. Das wäre die Antwort. Haben Sie weitere körperliche Verletzungen? Haben Sie Atemprobleme? Vielleicht Thorax? Was hat jemand gefragt in der Gruppe, glaube ich. Haben Sie Atemprobleme? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Schmerzen im Bereich des Bauches haben? Wenn Sie mir das sagen, dann sagt er, nö, ich fühle da nichts, alles gut. Meine, die anderen Extremitäten auch gut. Hüftgelenk, Ihre Wirbelsäule. Dann sagt er, ist alles gut, dann haben Sie ziemlich alles gefragt, sozusagen. Kopf, Halswirbelsäule, Extremität, den Body, also Bauch, Thorax, Beckenbereich, ja, also der hat ja keinen Hüftgelenkschmerz oder irgendwas. Dann denkt man, okay, dann habe ich alles gefragt. So, und dann kann man dann, nächster Schritt, das, was ihr in der ganzen Gruppe danach fragt. Ja, dann möchte ich jetzt die weitere Angaben von Ihnen haben. Manchmal kann einer fragen, warum wollen Sie es haben? Ich habe doch nur einen Schmerz. Warum wollen Sie das alles wissen? Ob ich geraucht habe oder nicht? Oder kann man ja sagen als Antwort, wenn jemand so schräg fragt wie ich, dann kann man sagen zum Beispiel, ja, ich möchte das alles aufnehmen. Falls es zu einem stationären Aufnahme kommt, möchten wir Sie als kompletter Mensch sehen. Und falls es zu einer Operation kommen sollte, wissen wir ja noch nicht. Deswegen möchte ich auch Ihre Nebenerkrankung, vielleicht kann ich dort was erkennen als Gesamtbild. Deswegen möchte ich alles einzeln fragen. Und wenn alles gut ist nachher, dann müssen Sie nicht dazu aufgenommen werden, dann können Sie wieder nach Hause gehen. Aber wenn was zu operieren ist, dann haben wir alles gefragt, ob Sie Allergien haben oder dass ich nicht was vergesse, habe ich einen Aufnahmebogen und mit dem möchte ich weiter verfahren. Und dann kann man wieder weiter erzählen. Ansonsten, wenn jemand fragt, wie geht es weiter? Und ich habe ja Sie irritiert. Was machen Sie zuerst oder was machen Sie danach? Und so weiter. Dann, ich hätte dann gesagt, ja, wir einfach unterbrechen und sagen, wie geht es weiter? Was ist zuerst? Oder natürlich werde ich Sie erst immer die Reihenfolge, das haben Sie eigentlich gesagt, aber müssen Sie auch durchziehen. Erst möchte ich Sie körperlich ausführlich untersuchen. Anschließend, wenn es nötig ist, ich denke ja, aber dass wir eine Röntgendiagnostik machen müsste, ob wir einen Bruch feststellen oder nicht. Ich denke, wie Sie gesagt haben, an einem Schlüsselbeinbruch sozusagen. Aber das kann ich alles nur sagen, wie es weitergeht, wenn ich ausführlich. Ja, werde ich jetzt operiert? Ja, das muss ich erstmal untersuchen und dann gucken und diesen Bruch, falls ein Bruch da ist, nicht jeder Bruch, den wir sehen, muss man operieren, werde ich mit meinem Facharzt, mit meinem Oberarzt nochmal Sie vorstellen mit dem Gesamtbild und dann können wir Ihnen sagen, wie es weitergeht. Also Anamnese, körperliche und ausführliche körperliche Untersuchung, eventuell bildgebende Verfahren wie Röntgen, MRT, CT oder irgendwas, gegebenenfalls Laborabnahme. Ja, wenn einer fragt, warum nehmen Sie Labor ab? Ja, falls es zu einer Operation kommen sollte oder irgendwas Auffälliges im Labor ist, deswegen würde ich auch ein Labor aufnehmen. Und wenn alles gut ist, doch gut. Lieber mache ich eine Arbeit mehr, ausführlich oder kann man so erklären. So würde ich das sagen. Was noch? Dann, bildgebende Verfahren. Ich habe jetzt nicht weitergemacht. Ich hätte sagen können, muss man röntgen? Ist das Röntgenstrahlen gefährlich? Ich habe Angst vor Röntgenstrahlen oder was? Bla, bla, bla. Dann kann man das ausführlich erklären. Nein, die Röntgenstrahlen sind nicht gefährlich. Es gibt immer ein Restrisiko natürlich, bla bla bla. Aber Ich denke nicht, dass man das immer fragt, weiß ich nicht, wie es in der Prüfung ist. Aber ich würde es immer, wenn jemand fragt, wie geht es jetzt weiter, was immer zurückbringen und dann sagen, ja, ich verstehe Sie, Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Ich werde Sie erst körperlich untersuchen, dann muss ich Diagnostik machen und erst dann kann man sagen, ist es was gebrochen, vielleicht ist nichts gebrochen, vielleicht ist nur ein Bluterguss dort und Sie haben keinen Bruch, müssen ein bisschen kühlen, schonen und so weiter. Und wenn jemand fragt, was für eine Therapie zum Beispiel wird gemacht, es kommt immer darauf an, wie das Gesamtergebnis ist. Wenn es zu einem Bruch kommt, muss man das entweder ruhigstellen, eventuell operieren oder nicht. Das hängt davon ab, wie disloziert die Fraktur ist. Also das ist die nächste, das brauche ich nicht zu sagen. Therapie machen wir später. Okay, können wir Aşağıdakileri anfangen? Bayağı bir detaylı olduğu gibi geliyor bana. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen über einen neuen Patienten berichten. Okay. Herr Peter Sten ist ein 45-jähriger Patient. Er ist 1,85 Meter groß und wiege 78 Kilo. Er stellte sich bestehende Schmerzen im Bereich bestehende auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 7 liegende beim Hochheben besonders beim Hochheben Moment, ich würde zurückgehen nochmal, weil Satır içine satır koydun, satır içi yani benim asıl usulüm de. Okay. Nochmal neu. Er stellte sich wegen seit heute Morgen bestehender Schmerzen im Bereich rechten Schultergelenk und vor. Er stellte sich vor. Ja. Das vor haben Sie nicht gesagt. Ja, ja. Vor. Okay. Die Schmerzen seien infolge eines Fahrradunfalls aufgetreten. Richtig. Ja, und er berichtete beim Fahrradfahren die Kontrolle verloren habe. Welche Kontrolle? Er sei ausgerutscht. Ja. Er sei ausgerutscht und habe die Kontrolle verloren und deswegen gestürzt. Ja, ausgerutscht und Kontrolle verloren habe. Der Patient sei auf die rechte Seite hingefallen. Des Weiteren klagte der Patient über Schulfunde, im Bereich rechten Handfläche und rechten Knie. Wo rechte? Rechte Knie. Knie. Rechte Handfläche. Handinnenfläche. Handinnenfläche. Ja. Oder Hohlhand oder Handinnenfläche. Mhm. Die Fragen nach Bewegungseinschränkung und Schwellung im betroffenen Bereich wurden bejaht. Okay. Die Fragen wurde verneint. Und die Frage nach Parästhesie wurde verneint. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Und als Vorerkrankungen ergab sich Herzrhythmusstörung seit 2 Jahren. Nehme dagegen Bisoprolol 5 Milligramm eine morgens. Und der Patient wurde im Jahr 10, im Alter von 10, appendektomiert. Penicillin Allergie sei bei ihm bekannt. Er sei gegen Corona geimpft und er sei gegen Tetanus gegen sei vor 3 Jahren geimpft. Nikotin abusus und Drogen abusus wurden verneint. Alkoholkonsum wurde gelegentlich bejaht. In der Familienanamnese ergaben sich arterielle Hypertonie und mit einem Stent versorgt koronare Herzkrankheit vor 2 Jahren beim Vater. Übergewicht, Adipositas meinst du? Adipositas, Hypothyreose, Diabetes mellitus, Diabetes mellitus bei der Mutter. Er habe einen gesunden Bruder. Er habe einen gesunden Sohn. Er wohne mit seiner Partnerin. Und er sei Elektriker von Beruf. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Schultergelenkfraktur und Schlüsselbeinfraktur hin. Beides? Okay. Dafür spricht Schwellung und Bewegungseinschränkung im betroffenen Bereich. Als Differentialdiagnosen kommen Bluterguss. Bluterguss im Betra. Du meinst lokalen Bluterguss, okay. Lokalen Bluterguss. Was kann man auch noch denken? Also wenn nichts gebrochen wäre, oder eine Luxation. Luxation. Weniger. Dafür kann man auch denken, Schultergelenksluxation, warum nicht? Kann man auch denken. Aber der hat ja gesagt, dass in meinem Schlüsselbein geschwollen ist. Sozusagen, sonst hat er nirgendwo eine Schwellung gesagt. Aber sonst, ja, in der Gruppe schreibt jemand, vielleicht auch. Man kann einmal sagen, eine Prellung zum Beispiel. Oder man kann auch eine Distorsionstrauma zum Beispiel. Da schreibt auch jemand auch rein in die Gruppe. Ja. Eine Distorsionstrauma, Schultergelenksdistorsion. Man kann auch eine, kennen Sie, wenn die Schlüssel, wenn der Schlüsselbein an dem Schultereckgelenk diese Bänder reißen. Kennen Sie diese Läsion? Tossiläsion gibt es zum Beispiel. Schultereckgelenkssprengung. Schultereckgelenk. Also wenn die Clavicula an dem Acromion, dort besteht ein AC-Gelenk. Und wenn die Clavicula nach oben geht, sozusagen meistens, dann kann es zu Bandrisse kommen. Und das nennt man zum Beispiel Tossiläsion. Gibt es verschiedene Stufen. Also das war eine Differentialdiagnose, Tossi-Verletzung. Okay. Oder Schultergelenksfraktur, also kann man auch sagen, ja. Ansonsten Prellung, Distorsion. Bei einer Prellung kann es auch zu einem Erguss kommen, zum Beispiel. Eine Prellung mit einem Erguss. Oder eine Distorsion des AC-Gelenkes mit Einblutung. Warum nicht? Okay. Wie gehen Sie jetzt vor? Zur weiteren Abklärung würde ich gerne körperliche, ausführliche körperliche Untersuchung durchführen. Und Blut abnehmen und eine Röntgenaufnahme in zwei Ebenen ist notwendig. Ja, und welche Region, was würden Sie röntgen? Wie würde das Röntgen heißen? Also wenn Sie, Sie müssen ja dem Radiologen sagen, ich möchte das und das Röntgen veranlassen. Veranlassen. Aber durchführen lassen, veranlassen ist egal. Wie würde das Röntgen heißen? Andere Namen. Also weil als das Erste, was Sie denken, Sie haben ja gesagt, Schlüsselbein. Ja. Könnte gebrochen sein. Also, wie heißt die Aufnahme? Röntgen. Röntgen, Schlüsselbein. Genau, aber wir wollen ja ein bisschen fachmännisch reden. Röntgen, Clavicula Aufnahme in zwei Ebenen. Richtig. Genau. Einfach immer, wenn jemand sagt, was kommt auf diesen Röntgenschein drauf, einfach so Röntgen, egal was es ist. Röntgen, Clavicula in zwei Ebenen. Röntgen, Fuß in zwei Ebenen. Röntgen, Sprunggelenk in zwei Ebenen. Röntgen, Knie in zwei Ebenen. Röntgen, LWS in zwei Ebenen. Röntgen, HWS. Eigentlich macht man da fast nie Fehler. Im Kopf ist es ein bisschen anders oder so, aber meistens, wenn Sie sagen, in zwei Ebenen, ist gut. Röntgen, Hüfte in zwei Ebenen. Oder Schultergelenk in zwei Ebenen, sozusagen. Da gibt es verschiedene Aufnahmen. In der Gruppe hat jemand Y-Aufnahme geschrieben. Das ist die eine Ebene. Also man sagt dann eine Ergänzung für die Gruppe, was jemand geschrieben hat. Man würde sagen, Röntgen, Schultergelenk in zwei Ebenen, AP-Aufnahme und Y-Aufnahme. Muss aber nicht sein. Man kann, wenn man den Arm bewegen kann, kann man auch eine zweite Ebene des Schultergelenkes, also des Oberarms durchführen. Das ist zu speziell, Y-Aufnahme. Einfach nur Röntgen, Schultergelenk, ihr seid ja kein Orthopäden. Röntgen, Schultergelenk in zwei Ebenen. Röntgen, Clavicula in zwei Ebenen. Röntgen, was weiß ich, in zwei Ebenen. Tekrar, tekrar, söylüyorum ki, aklınızda yerleşsin diye. Bei Röntgenaufnahme können wir die Knochenfraktur beurteilen. Okay, kann man eine Fraktur beurteilen, genau. So, nehmen wir mal an, dieser Mensch hat eine laterale Klavikularfraktur. Und wie gehen Sie dann vor? Im Röntgen sehen Sie, okay, ich mache es nicht sehr kompliziert. Es kommt darauf an, ob das eine dislozierte Fraktur ist oder nicht dislozierte. wenn es eine nicht dislozierte Fraktur ist, kann man konservativ versuchen. Da muss man regelmäßig Röntgenkontrollen machen, ob das zu einer Dislokation kommt. Man muss es ruhig stellen bei Radiusfraktur oder bei Außenknöchel oder Unterschenkelfraktur, muss man mit Gipsschienen versorgen. Bei der Tossi-Läsion, Entschuldigung, Klavikularfraktur, würde man mit einem versuchen, mit einem Rucksackverband, mit einem Verband ruhigstellend sozusagen. Und falls es zu einer Röntgenaufnahme heißt, Sie können ja fragen, dem Prüfer, ist die Fraktur, die wir sehen, ist die verschoben, disloziert? Wenn der Prüfer sagt ja, dann kann man sagen, okay, dann würde ich dann eine operative Versorgung empfehlen. Wir empfehlen immer. Wir sagen nicht, wir müssen durchführen. Sozusagen. Okay. Der weitere Vorgehen wäre, da kommt noch der Narkosearzt, der wird Sie nochmal ausführlich aufklären wegen der Narkose. Das würden wir in Narkose, Vollnarkose durchführen. Und operativ, da kommt ein Kollege nochmal vorbei oder Sie, der würde Sie dann ausführlich erklären, was Vor- und Nachteil einer Operation ist. Bitte. Sozusagen. Konservatife anan konservatife terapi açıklamalı mıyız? Yani orada neler? Yani her şeyi bir rücksprache halten. Bu durmadan alıp kaydediliyor, kapatıyor. Okay. Das irritiert mich auch. Diese recording in progress. Entschuldigung. Und zwar in der Regel unfallchirurgisch kann man immer sagen, es gibt immer Therapie, die ist entweder konservativ oder operativ. Bei einer konservativen Therapie stellt man den Bereich ruhig. Sie müssen nicht wissen, wie die Orthese oder wie die Bandagen, Hilchrissverbände und so weiter, Halskrause. Wenn Sie es in dem Moment nicht wissen, sagen Sie, es wird ruhig gestellt. Wie heißt das? Anstatt nicht zu sagen, sagen Sie, ja, das muss ich noch mit meinem Oberarzt Rücksprache halten, was am besten für Sie geeignet ist. Punkt. Sie sind ja kein Facharzt. Sie sind ja Assistenzarzt. Sie müssen nicht alles wissen. Aber Sie müssen, dass ein Bruch rückgestellt werden muss. Und wenn das heißt, es ist ein Bruch da, der ist disloziert, dann werde ich diesen mit meinem Oberarzt sprechen. Das muss versorgt werden. Wie genau das versorgt wird, da kommt der Facharzt zu Ihnen und der wird Sie ausführlich erklären, Vor- und Nachteile einer Operation. Benji Etelle. Ja, das würde reichen. Ansonsten, was man jetzt gleich machen würde, ist egal. Was ich jetzt noch bei Ihnen einleiten würde, ist eine Schmerztherapie. Entweder intravenös, wenn Sie stationär bleiben und operiert werden oder beobachtet werden müssen, oder wenn Sie nach Hause geschickt werden, kann man auch medikamentöse Schmerztherapie mitgeben in Form von NSAR oder andere. Oder Schmerztherapie nach WHO, kann man auch sagen. Aber dann fragt der Prüfer, was ist denn, da muss man das halt wissen. Okay. Das ist jetzt so, was bei mir eingefallen ist. Habe ich was vergessen? Ich kann da İpucunu kaçırdım. Kollegin, alles okay? Sind Sie noch da? Ja. Ja, wir sind alle da. Okay. So, haben Sie noch Fragen an mich? Das ist genug, denke ich. Ja. Ja. Also, ausführlich alles erzählt. Ich muss noch einmal wiederholen und zuhören. Was ich noch ergänzen würde, Sie haben einfach Ihre Notizen. Ich habe gesehen, dass Sie nicht nach einem bestimmten System, sondern nach Ihren Notizen. Deswegen sind Sie gesprungen von der speziellen Anamnese zu der allgemeinen Anamnese. Ach, ich wollte noch das hinzufügen. Aber wenn Sie von vornherein bei der Anamnese ein System aufbauen, spezielle Anamnese, alles, was mit Verletzungen zu tun hat. Haben Sie weitere körperliche Verletzungen? Also hier hat er erklärt, man kann dann sagen, der weitere körperliche, die Anamnese bezüglich weiterer Verletzungen und so weiter, Extremitäten, Bauch, war alles unauffällig. Body-Check, Untersuchung ist ja nicht, Entschuldigung, das ist eine Anamnese. Dass man das sagt, okay, da jetzt bin ich, also wenn eine Verletzung hat, gehört es für mich, ein Tetanusschutz besteht bei den Patienten zum Beispiel, so kann man es auch sagen. Ja. Aber auch, man muss nicht Wunschstarrkrampf sagen. Wenn der Prüfer fragt, was ist ein Tetanusschutz oder weswegen, dann kann man das erklären. Aber ein normaler Mensch auf der Straße, der weiß meistens, weil der Hausarzt sagt, oh, kommen Sie mal her, ich muss einen Tetanus-Status überprüfen, oh, da muss ich Tetanusschutz geben. Also der Patient kennt es auch als Tetanus, der weiß vielleicht nicht, was das ist, aber der kennt es als Tetanusschutz sozusagen oder Tetanusschutzimpfung. Deswegen kann man das auch sagen, sozusagen, auch in der allgemeinen Sprache, nicht in der Fachsprache, nicht nur in der Fachsprache. Ansonsten, wenn man ein System hat, dann ist es nur noch Satzbildung sozusagen. Das will ich damit sagen. Ansonsten, gut, wann ist Ihre Prüfung? Am 22. Oktober. Ist ja noch Zeit. Ja. Wie heißt es in Deutsch? Auf Deutsch heißt es...